Die Prophezeiung des Josef Lanz. Seltsam ist es, dass das alles mit den Voraussagungen des Österreichers Josef Lanz oder Georg Lanz von Liebenfels, dem Herausgeber der Zeitschrift Ostara, übereinstimmt, der während der geheimen Jahre Hitlers in Wien dessen erster Initiator gewesen sein dürfte. In einer Nummer dieser im Jahre 1912 veröffentlichten Zeitschrift, die heute vergriffen ist, sagte der Gründer des Neutemplerordens Hitlers atemberaubenden Werdegang voraus. Die Legende verkündet, dass eines Tages die Asen wiederkommen werden, um die Stadt Asgard im Kaukasus wieder zu erobern, angeführt von den Walküren und dem großen weißen Ritter, der sich zum erhabenen Herrn gewandelt hat. Sie werden in das heilige Land Ossetien und zum magischen Berg, dem Elbrus, zurückkehren. Nach Ablauf von 12 Jahren, nach seiner wirklichen Geburt, wird ihm die erste Offenbarung über den Sinn des Zeichens zuteil werden, unter welchem er seine Standarte errichten wird. Nachdem er die kleinen und die großen Mysterien empfangen hat, wird er erwählt und wird die 12 Stufen bis zum Übermenschen erklimmen, aus deren Überwindung er die Kraft zur Erfüllung seiner Mission schöpft. Dessen ungeachtet muss er noch die Feuer- und die Eisenprobe sogar am eigenen Körper ablegen, ehe er seine Schüler um sich versammeln und ans Tageslicht treten kann. Er wird seinen Kreuzzug gegen die Mächte des Bösen, gegen die Elementarwesen, die halbtierischen Wesen, die Scheidim der Bibel, unternehmen und sich in den höchsten Herrn des ganzen Universums verwandeln, in der Stadt, in welcher das große, sich drehende Kreuz strahlt. Er wird seine Standarte auf dem Gipfel des Berges der Arche aufrichten. Hitler ließ den Gipfel des Berges Elbrus im Kaukasus ersteigen, dort, wo man vor der Schlacht bei Stalingrad die rechtsläufige Hakenkreuzfahne hisste und wo man glaubte, das heilige Ossetien, die legendäre Stadt Asgard, gefunden zu haben. Als Kenner der Lanzschen Voraussagen glaubte er, dass sich auf dem Gipfel dieses Berges die Macht des hyperboreischen Ahoma, des Vareno, der Sieg wiederfinden ließe. Schritt für Schritt ging er den verheißenden Anzeichen der Vorahnung nach. Alle 700 Jahre blüht der Lorbeer wieder, so sagen die Katharer. Alle 700 Jahre erklimmt die Menschheit eine Stufe nach oben, so sagte Hitler. Nach Hörbiger findet alle 700 Jahre ein Angriff, eine Offensive des Feuers statt. Das rechtsdrehende Hakenkreuz stellt das Feuer dar. Alle 6000 Jahre erfolgt ein neuer Ansturm des Eises. Der Krieg zwischen dem Feuer und dem Eise, im Besitze der wirklichen Odinskraft, wird er seine Feinde mit dem Himmelsfeuer, das ihm zu Diensten ist, bekannt machen, und er wird die Erde mit größerer Wucht geißeln als 1000 Blitze. Er wird der höchste Herr der Welt sein und für 1000 Jahre überall auf Erden die Gesetze seines Ordens aufrichten. Man hat behauptet, Hitler hätte die Atombombe besessen. Skorzeny meinte, er hätte sie nicht anwenden wollen. Vielleicht haben die Führer der unterirdischen Welt, die Hyperboreer von Agrati und von Shambhala, ihm dies untersagt? Höchstwahrscheinlich war es die Bombe Hitlers, welche die Nordamerikaner in Hiroshima verwendeten. Und Lanz setzte seine Voraussagen fort. Der höchste Herr wird sich zur großen Reise anschicken. Der Sohn hat den goldenen Adler gebaut. Es ist seltsam, der vedische Gott Pusan reist auf einem goldenen Vogel, Vishnu auf dem Vogel Garuda, der ihn genau in der Zeit des 6. wirklichen Zeitalters hintragen wird zu den Toten der göttlichen Stadt, die da gekennzeichnet ist durch 12 schwarze Drehkreuze, die in der Nacht der Zeiten ihr Licht ausstrahlen. Nach der Götterdämmerung wird er auf dem goldenen Vogel aus Asar, der Unterwelt, dem Paradies der Edda, aus dem Walhall Odins und der Walküren, wo die Priesterin Halvina wohnt, zurückkehren. In dem von den Magiern des legendären Amerika vorausgesehenen Zeitalter des Kondor, der Wiederkehr der weißen Götter, Quetzalcoatls, der geflügelten Schlange, mit ihren Feuerfedern wird er kommen, in einem dieser Nachen, ohne Deichsel noch Fährmann, die da schneller reisen als der Gedanke, welche nach Homer die Gedanken und die Regungen der Menschen kennen. Der Spiegel der Prinzessin Papan. Es wird behauptet, dass es neben den Polen noch andere Zugänge zur unterirdischen Welt gäbe. Im chinesischen Xinjiang, in der Wüste Gobi, in Tibet, im Berge Kailasa, im Transhimalaya, im Berge Montsegur, im Berge Saint-Michel, in den Pyrenäen, im Berg Pico Sacro gegenüber von Santiago de Compostela, in Island durch den erloschenen Krater Snæfellsjökull, unter der Sphinx in Ägypten, in Guatemala, in Peru, in Brasilien, im Norden Chiles, in Patagonien, im Berge Milimoyo, in den antarktischen Oasen und auch in der Zentralkordillere der Anden, wo ich jene Giganten sah, die ich in »Weder zu Lande noch zu Wasser« und in »Die Schlange des Paradieses« beschrieben habe. Die Sphinx und die Pyramiden sind gewissermaßen die Eisberge der Wüste. Das heißt, das in Erscheinung Tretende ist sehr wenig im Vergleich zu dem, was sich unter der Oberfläche befindet. Sie sind also gewissermaßen in eine unterirdische Welt hineingesetzt, die mit ihnen durch Gänge verbunden ist und in der es Tempel und Städte einer weit zurückliegenden Vergangenheit gibt, und diese Gänge führen auf die andere Seite oder ins Innere der Erdkugel. Ein symbolisches Ebenbild wäre in der sichtbaren Welt etwa ein Berggipfel oder ein Baumwipfel. Sofern sich diese Eisberge überschlügen, hätte das zur Folge, dass eine ganze Zeitalter hindurch ignorierte Welt zum Vorschein käme, die uns die Linearschrift des Ägyptens aus der Zeit vor dem Altertum unserer Zeitrechnung, von der uns Hermann Wirth berichtet, wiederbrächte, eine von den Hieroglyphen und den Ideogrammen benutzte Schrift, der Schlüssel und die Erklärung für alle Symbole, Mythen, Legenden und Religionen. Das tiefe Wissen über die Verwandlung und die Umgestaltung des Weltalls, die andere Wissenschaft, das Buch Tods. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass es nicht nur auf der in Erdoberfläche der Erdrinde Städte und bewohnte Welten gibt. Es soll solche auch innerhalb der Erdrinde geben, in einer Art aufeinanderfolgende, durch Galerien, Gänge und unterirdische Tunnel miteinander verbundener Hüllen bzw. Schalen. Diese Regionen schreibt man die Tunnel bei der Stadt Tiahuanaco, Tio gleich Gott, sowie das System verborgener und unterirdischer Gänge zu, die es im Norden Chiles geben soll. Die Bewohner dieser Städte haben keine Augen wie wir, sondern tiefe Augenhöhlen. Vielleicht war es hier, wo mein Meister Städte entdeckte, die von einem weißen Licht erleuchtet waren, dessen Herkunft auf unserer Daseinsebene unbekannt ist. Und es sind gerade die Hochebenen im Norden Chiles, wo Heeresstreifen UFOs begegnet sind, die mit ihnen einen unfreiwilligen hypnotischen und telepathischen Kontakt aufnahmen. Gerade dort, wo sich die Zugänge, die Tore zu der anderen Welt befinden. John Dee, der außergewöhnliche englische Alchemist und Mathematiker des 16. Jahrhunderts, hat behauptet, die Erde sei nicht rund, sondern an ihren äußersten Endpunkten abgeflacht, dass es weiterhin eine nicht-euklidische Mathematik gebe und dass die Erde keine feste Kugel sei, sondern sich aus übereinander gelagerten Bereichen bzw. Sphären zusammensetze, welche miteinander in Verbindung treten könnten. Er beharrte gegenüber der Königin Isabel von England darauf, dass diese sich Grönlands bemächtigen solle, weil diese Insel Zutritt zu einem gleichlaufenden parallelen Weltall gewährt, wie man heute sagen würde. John Dee wusste auch, dass es in Amerika den geheimen Westen, das geheime Abendland gäbe, dass es der Erdteil des anderen sei, eines Lichtes, das geboren wird, wenn das Licht der physikalischen und sichtbaren Sonne verlöscht. Vielleicht des Lichtes der schwarzen Sonne, oder besser gesagt des grünen Strahls, dem Verkünder des Morgensterns.